look at me. I feel so far like an enemy. But now it's too late, girls. Regretting things I've been before. Surely, girls, everything that I've already hope and I believe anymore. If only this life could have dream and my truth lies on the floor, but nothing will change behind this cover. Seems like every day I try to find a way, even if everyone know I ain't fell down. Anyway, I feel leaving away, but I say for real, thinking my last day. What should I do? I'm who I should be. If there's somebody to forgive me. So, und da bin ich wieder zu einem neuen Podcast. Ab Podcast Nummer 5, 6 gibt es Skype-Integration. Freut euch drauf, aber erst das Intro. Screen Media Cast. Tech Games Multimedia. So, und da bin ich wieder hier für euch dabei. Und wie gesagt, Moment, ein bisschen leiser. Ich habe leiser Stellen gesagt. So. Also, ab Podcast Nummer 6. Ungefähr Mitte der Ferien. Nächsten Monat, dem September, wird es endlich im Podcast von Screen Mediacast endlich live Skype-Integration geben. Das bedeutet, ihr könnt anrufen und ich bringe euch in die Sendung. Ihr könnt Musikwünsche äußern, aber natürlich wird erst eine Seite eingerichtet, wo alle Titel, die ich auf meiner Platte habe, draufstehen, und dort könnt ihr euch einfach ein Lied aussuchen. Natürlich mit den entsprechenden Links bzw. Playern zum Anhören. Ich weiß, das wird eine riesengroße Arbeit, das einzurichten, aber für euch ist mir nichts zu schade. Und der Titel dieses Podcasts ist News, News und News. Und es ist für mich eigentlich unerklärlich, was zum Beispiel dieser Artikel soll oder das. Oder das. Scheiße. Was sage ich denn da? Gar nichts, genau. Betrug, Modi, Akt, die Noten gut. Ja. In Amerika hat eine Mutter mit Computerkenntnissen in Pennsylvania ganz stumpf einmal die Schulen in dem ganzen Bezirk gehackt. Über ein Jahr lang. Und keiner hat's gemerkt, bis die Passwörter einfach mal geändert wurden. Und tada! Wow, diese Mutter ist sowas fähig. Es ist natürlich nicht ungestraft davon gekommen. Dann Jelly Beans. Gut, wer kennt es nicht? Jellybone, Jelly Beans, was ist denn da so? Ach, natürlich. Android 4.1 ist draußen. Galaxy Nexus hat es bereits bekommen. Und ich habe mir auch schon die Bilder dazu angeguckt und den Test von golem.de. Und ich bin erstaunt, was Google da mal wieder auf die Beine gestellt hat. Weiter so, immer weiter so. Wolf und Intel arbeiten zusammen an Linux-Grafiktreibern. Damit die Portierung von Left 4 Dead 2 auf Ubuntu möglichst gut gelingt, arbeiten die Linux-Teams von Wolf und Intel zusammen an den Grafiktreibern. Ein erster Mesa-Patch wurde bereits veröffentlicht. Nun, was hat es eigentlich auf sich? Gut, Steam soll auf Linux kommen, das wissen wir bereits seit dem letzten Podcast. Moment. Ja, Steam für Linux. Podcast 4. So. Gut, Intel arbeitet jetzt auch mit Wolf zusammen. Mit Valve. Um die Treiber zu kriegen. Für Conda Nichols Ubuntu. Nun stell ich mir die Frage, was soll man mit den Computern machen, die AMD-Grafikkarten haben? Die sind zwar schon relativ heißt unterstützt, relativ rudimentär, aber was soll man damit machen? So, das weiß ich jetzt nicht. Und da kommen wir auch zu einem weiteren Thema. Cuda.tv ist online. Gibt es jetzt online zu betrachten, und ich bin einfach überrascht, was Edward da erstellt hat. Ich bin raus, wirklich. Ich Ich hätte nicht gedacht, dass so ein geiles Dings auf die Beine gestellt werden kann. So. Und jetzt einmal etwas strenger. Ja. Und zwar der Podcast, der läuft ja schon seit einer Weile. Doch, Moment. So. So, Gefasel. So, also, was ich nicht so gut finde, ist, dass eigentlich nur ein News-Podcast ist. News-Podcast ist. Der ist ja ursprünglich mal auf screenmediacast.de veröffentlicht worden. Jetzt hat der Podcast seinen eigenen Blog. Der ist nämlich unter Podcast erreichbar. Nämlich heißt er smcpodcast.tk und da kann man auch die Website dementsprechend erreichen und auch alle anderen Dinge, die mit uns zu tun haben, sowie am Live-Player und den entsprechenden Chat dazu. Dabei fällt mir ein, den sollte ich auch mal aufmachen. So. Und da die Skype-Integration natürlich jetzt funktionieren wird, natürlich müssen noch ein paar Tests durchlaufen werden, aber wenn sie funktioniert, dann bin ich wirklich zuversichtlich, dass vielleicht einige anrufen werden, sich Songs wünschen und mit mir darüber diskutieren und reden. Ich habe für den nächsten Podcast schon meinen Bruder eingeladen für ein Gespräch über Linux und Alternativen bzw. Windows-Alternativen auf Linux für Schulen. Und freut euch auf diesen Podcast. Und ich hoffe, dass die Leute auf podcast.de, da ist der Podcast nämlich angemeldet jetzt, dann eventuell auch mal dazu kommen werden, mal vielleicht versuchen anzurufen. Und es ist abends. Und ja. Jetzt Witch Taste mit Footsteps. Viel Spaß. Hatten wir nämlich schon lange nicht mehr. Moment. Footsteps behind you after midnight. The streets are narrow, only shimmering light. It makes you wanna start biting your nails. The air is as electric as the end of a bad tale. It's taking a piece of your life. Cut it up with a long, sharp knife. You smoke today's life. Like a shell, you can change your colors as well. Slowly up and down like the tides. The angel hates the devil and starts to fight. Your glassy luck charm has broken into pieces. It burns in your heart like jellyfish kisses. You smoke today's like cigarettes. It's up to you. It's up to you. Morning's giving it all back. It's just staring your head. The first thing in the morning, well, I thought it meant it. It's the picture you see in your eyes. stare in your head. The first thing in the morning, the last thought in bed. It's the picture you see in your eyes. A long time trying to kill it, no waiting till it dies. Your shoes don't open, you go the usual way. The chain will fall if you run or you stay. So, und jetzt mal eben nochmal den Metatag ändern. Moment. So, Gefasel. Ja. Open Office. Yep. Die Top 20 der besten Downloads des Monats. Ich habe mir die 10 besten daraus erstmal anzeigen lassen. Und auf Platz 10 ist Open Office gelandet mit 304.000 Downloads. Danach auf Platz 9, natürlich mit 316.600 Downloads, Skype. Adobe Arena besetzt den Platz 8 mit 330.600 Downloads. WinRAR, Platz 7, 453.917 Downloads, in 32- und 64-Bit-Fassung zusammengefasst. Platz 6 besteigt der Adobe Flash Player mit 507.000 Downloads. Platz 5 besteigt C-Cleaner mit 582.800 Downloads. Und Browser willst du etwa nicht? So, Platz 4. Antivirus, Free Antivirus, 662.600 Downloads. Platz 3, VLC Media Player, 663.400 Downloads. Mit knappem Abstand auf Platz 3 landet dagegen der VLC Media Player, der Allround Player spielt Musik und Videos in allen erdenklichen Formaten ab. Platz 2. Und wer soll es sein? Wer soll es sein? Wer soll es sein? Natürlich. Wer soll es sein? Bitte, bitte, sag mir doch, wer es sein soll. Genau. Es ist... Trommelwirbel, bitte. Das war kein Trommelwirbel. Aber egal. Free YouTube to MP3 Converter mit 728.400 Downloads. Platz 1 geht an Firefox. 1.063.300 Downloads. Wow. Das hätte ich ihm nicht zugetraut, dass der Firefox nochmal so wirklich aufholen wird. Das ist kein Wunder. Ja, weil ich benutze ihn ja auch. Weiter geht's mit dem Firefox. Gute Anspielung, oder? Firefox OS. Desktop-Version jetzt gefahrlos testen. Mozilla will künftig nicht nur in Sachen Browser auf Smartphones mitmischen. Mit dem Firefox OS arbeitet die Entwickler derzeit an einem eigenen Betriebssystem, das komplett auf HTML5 basieren und den Platzhirschen Android und iOS ordentlich Konkurrenz machen soll. Derzeit befindet sich Firefox OS noch in einer frühen Entwicklungsphase, lässt sich dank eines Emulators aber schon jetzt testen. Dazu benötigen sie bla bla bla bla kein Smartphone, sondern nur einen Windows-Rechner. Auf Linux scheint es wohl nicht zu funktionieren. Chip Online meint, die Entwicklung von Firefox OS ist seit der Pre-Alpha weit vorangeschritten. Dennoch lässt sich das Mozilla-System noch lange nicht produktiv nutzen und hat mit häufigen Abstürzen zu kämpfen. Ob Firefox OS sich mit aktuellem Betriebssystem messen kann, ist noch zu erwarten. So, toll, toll, toll, toll, toll, Wurst. Das sehen wir doch alle gerne, dass lieber Gott, Himmel nochmal. So, weiter geht's. Bald mit Web-Apps und auf Dell Ultrabooks. Ubuntu, Conor Nickel, das Unternehmen hinter der Linux-Distribution. Ubuntu gab bekannt, dass mit der neuen Version 12.10 von Ubuntu auch Desktop-Anwendungen für wichtige Webdienste wie Google Mail oder Facebook verfügbar sein sollen werden. Wie Ubuntu's Community Manager Jono Bacon gegenüber der US-Ausgabe von ZDNet erklärte, sollen einige dieser Web-Apps aber bereits mit dem anstehenden Release 12.04 verfügbar sein. Momentan sind rund 40 populäre Web-Apps in Arbeit, außer den oben erwähnten auch Google+, Twitter oder Last.fm. Die Community soll jedoch die Gelegenheit bekommen, auch eigene Web-Anwendungen zu integrieren. Hierzu soll eine Schnittstelle API sowie eine Script-Engine über das Canonical Launchpad veröffentlicht werden. Aha, toll, toll, toll, toll. News, News, News. Ein Account für alles. Windows Phone, Xbox, Hotmail, SkyDrive und demnächst auch Office 2013. Microsoft fasst immer mehr Dienste unter der Windows Live ID zusammen und schaltet sie alle auf einmal ab, wenn man anstößige Inhalte auf den Cloud-Speicher lädt. SkyDrive. Microsoft scannt Dateien und sperrt Accounts. Man darf auf dem SkyDrive nicht drauf haben, Nacktaufnahmen einschließlich vollständiger oder teilweise Nacktaufnahmen von Menschen oder in Cartoons, Science Fiction oder Manga, Pornografie, Obszönität, Anstößigkeit, Frevel, Hass, Fanatismus, Rassismus und grundlose Gewalt anregen, diese befürworten oder ausdrücken. Irreführende Angaben über die Quelle dessen machen, was sie bereitstellen oder hochladen, einschließlich der Annahme der Identität einer anderen oder natürlichen oder juristischen Person. Links zu externen Websites bereitstellen oder erstellen, die gegen dessen Verhaltenskodex verstoßen. Inhalte verwenden, die durch Gesetze zum Schutz von geistigem Eigentum, der Persönlichkeits- und Datenschutzrechte oder sonstiger geltende Gesetze geschützt sind, außer sie besitzen oder verfügen über die entsprechenden Rechte oder haben alle erforderlichen Zustimmungen erhalten. Personenbezogene Informationen von minderjährigen Personen unter 18 Jahren abrufen oder sammeln, einschließlich aber nicht beschränkt auf Name, E-Mail-Adresse, Privatadresse, Telefonnummer oder Namen ihrer Schule. Bei diesen 6 Punkten handelt es sich lediglich um ein Drittel aller Auflagen, die Microsoft den Nutzern macht. Wer einmal seine persönlichen Daten durchforstet, wird wahrscheinlich schnell feststellen, dass er das ein oder andere Fall findet, das gegen irgendeinen Punkt dieser Richtlinien verstößt. Sag mal, Microsoft, was hältst du einmal davon, deine Klappe zu halten? Du bietest deinen Kunden von Windows einen Speicher von 25 GB oder mehr gegen Zahlung an, damit diese ihre Daten relativ sicher, will ich meinen oder hoffen, bei dir speichern können. Und ich möchte meine Daten, egal was für einen Inhalt sie haben, auch online speichern. Heißt das etwa, dass ich meine Adressbücher nicht synchronisieren darf? Die Adressbücher bzw. die Adressen von Kollegen oder von Mitarbeitern meines Blogs, die noch unter 18 Jahren sind. Das bin ich nämlich auch. Oder darf ich eventuell nicht die Fotos meiner Aktaufnahmen als Fotograf dann eventuell hochladen? E-Mail bekommen. Oder darf ich keine Links dort hochstellen, die ich mir vielleicht speichern möchte? Oder darf ich mir eventuell keine Sicherheitsprivatkopien von Inhalten anlegen und diese da hochladen, die möglicherweise per Gesetz geschützt sind. Boah, ey, das sind noch nicht mal alle Auflagen. Wenn du mal deine Microsoft, wenn ihr mal eure Richtlinien ein bisschen lockern würdet, dann würdet ihr wahrscheinlich auch mehr Leute kriegen und ihr würdet weniger Accounts sperren. Und sagt mal wirklich, ihr wollt auch Windows 8 rausbringen. Und Windows 8 soll ja eigentlich den Nutzer unterstützen und vielleicht mit der Skydive-Integration die Synchronisierung der eigenen Systeme ermöglichen, die Synchronisierung und der Online-Zugriff. Nun, wie gesagt, sind die Fotos der Aktfotografie vom letzten Sommer eventuell oder Bikini-Fotografie etwa nicht erlaubt, wenn ich die eventuell auf dem SkyDrive abspeichere, um somit meine Festplatte zu entlasten, beziehungsweise dort eine Sicherheitskopie anzulegen. Oder einfach mit anderen Projektmitarbeitern zu teilen. Wollt ihr wirklich, dass euer Teamgeist, beziehungsweise das Teammechanismus, der Teammechanismus dahinter flöten geht, nur weil ihr solche scheiß Dings da verabreicht euren Kunden? Das zu dieser Sache. So, dann. Android-Handy mit Jellybean-Optik aufmotzen. Aha. Laden Sie zu Beginn kostenlosen Holo-Launcher herunter. Dann den Home-Button drücken. Ja, ich will den Holo-Launcher verwenden. Dann Homescreen und der ICS-Look. Oh, wow. Dann, Wallpaper installieren, Keyboard installieren, Jellybean Keyboard. Und diese, müssen Sie den einstellen hier? Aha. Okay, da werde ich mir die gleich mal installieren. Oh, geil. Okay. Aha, Google Now gibt's auch schon. Google Ears. Aha. Oho. Hololocker. Jelly Bean Clock. Wow! Installiere ich mir gleich mal. Supermuck. Start für Europas schnellsten Rechner. Er hat in seinen Spezifikationen verankert 155.000 Rechenkerne, 33 Terabyte Hauptspeicher, 4 Petabyte Speicherlösung sollen dabei sein von NetApp. Bald sollen es 16,5 Petabyte Platz sein. Ist nicht luftgekühlt, sondern wassergekühlt. Hat 65 Euro Bayern gekostet und 65 Euro etwa jemand anderem. Dann, wo ist da? Genau, es sollen 16 Petaflops. Nein. Hier steht nichts von Petaflops. 16 Petaflops hat der schnellste Rechner der Welt? Drei Billiarden Rechenoperationen pro Sekunde. Genau, das sind drei Petaflops. Und AppNet, werbefreie Twitter-Alternative ist in Arbeit. Die Entscheidung des Twitter-Managements Ende letzten Monats, künftig Werbung in seinen Stream einzuführen und seine Schnittstelle API restriktiv statt offen zu behandeln, ist in der Branche gleichermaßen mit Erstaunen und Enttäuschung aufgenommen worden. In den Augen vieler Branchenkenner verdankt Twitter seine Popularität hauptsächlich seiner bisher offenen API, den sie, sei es der Twitter, zum schnellsten Informationskanal auf dem Planeten gemacht hat. Nun solle Twitter auch biegen und brechen Geld machen und laufe dabei Gefahr, sein Proprietär zu verspielen. Twitter, keine Werbung, ich will keine Werbung. Ihr wolltet das wahrscheinlich eigentlich nur, diese restriktive API einführen, weil ihr satt seid, dass so viel News auf Twitter kommt? Mittlerweile habe ich keine RSS-Feeds mehr. Ich empfange alles über Twitter. Twitter ist meine Nachrichtenzentrale. Und neueste News empfange ich gerade auch über TweetDeck oder sonstiges. Denkt mal darüber nach. So, und jetzt will ich mir den Android-Link installieren und ihr könnt euch erstmal Pornophonik mit Seth Robert anhören. Bis gleich. robot. Sad, sad a robot. Sad, sad a robot all alone. You're a sad, sad a robot. You're a sad, sad a robot. You're a sad, sad a robot. You're so alone. Alone, alone. So, und da bin ich wieder. So, ich habe jetzt erstmal den Locker, den Launcher installiert, den Holo Launcher. Und jetzt kommt der Holo Locker dran. Als Lock-Element. So. Und jetzt einmal den Einstellen hinzufügen. Launcher Aktion. Aptor Menü okay machen wir mal Holo Einstellung allgemeine Einstellung Dock Einstellung Dock Seiten Dock Einschalten Dock Symbol endloses Blättern Dock Trenner ausblenden. Desktop-Einstellung. Launcher-Aktion. Aha. Achso, da kommt was reinziehen. Aha. Oho, geil. Da unten habe ich natürlich nicht Internet, sondern da kommt rein. Moment, was kommt denn da rein? Der Opera kommt da rein. Dann kommt da rein. Zweites Telefon. Telefon. Und was war jetzt noch ein Standard-Dings drin? Also News habe ich eigentlich gar keine mehr, wollte ich nochmal sagen. Was habe ich jetzt noch? Das sind News, oder? Anwendungsinformationen. Ja, Nachrichten. Gut. Ach, kann da Kontakte, genau. Kontakte. So. Und jetzt einmal das hier entfernen. So. Holo-Einstellungen. Ebenfalls entfernen. Ich möchte Gestensteuerung aktivieren. Nein. Was soll die nochmal? Ach genau, die Effekte. Die Bewegungseffekte. Holo-Einstellungen, allgemeine Einstellungen. Nee. Desktop-Einstellungen. Elastisches Blättern. Dock-Einstellungen. App-Ordner-Einstellungen. Home-Button zeigen. Oh. Geil. Geil, ich bin überrascht. So, gut, also sehr direkt eigentlich. Mit einem Klick lande ich im Play Store. Moment, My Holo Locker. Enable Locker, Emergency Unlock. Ach, mein Bildschirm wird schon dunkel. So lange rede ich. Home Key Helper. Okay. So. Ich habe den Home Locker, den Home Button deaktiviert. Mist, Home Key Helper. So. Disable. Nein. So. So. Ausschalten. Geil. Kamera. Wow! So, jetzt fehlt nur noch das Live-Wallpaper. Dazu gehe ich mal in die App-Ansicht auf den Google Play Store und wähle mir hier aus den Jelly Beans, genau. Und entschuldige mich, dass ich gerade so ein bisschen abwesend bin. Tue mir den Live-Wallpaper. Mal gucken, ob mein Handy den vertragen kann. Installiere ich jetzt. So, ich suche nochmal News raus, nochmal, und ihr könnt nochmal wieder ein Musikstück hören. On Returning mit Newborn. Viel Spaß. Und natürlich habe ich hier wieder ein News für euch herausgesucht. Ich bin immer noch am Testen, weil hier funktioniert noch irgendwas nicht so richtig, wie ich es will. Als erstes wollte ich natürlich auf dem Desktop aufhaben. Apps. Da. Natürlich als erstes. Was war das mal? Genau. Das Gauke Batterie Widget. Widgets. Da. Einmal das 2x1 Batterie Widget. Ja, das verwenden. Speichern und schließen. So. So. In die Mitte. Komisch. Jetzt will ich noch haben die Systemsteuerung. Erstmal Zeit. Dann das Dings und jetzt nochmal unter Widgets die Stromsteuerung da so und jetzt nochmal Holo Einstellung Desktop Einstellung Gittergröße Spalten 5 Zahlen auch 5. Überbrückungseffekt, Kartenstapeln. Aha. Wieso kann ich das nicht so mittig anordnen? Okay. Ach man. Los, komm wieder her, du. Zeit da. Holo-Einstellung, Desktop, Gittergröße, 4x4, okay. Erstmal das hier entfernen. Widgets. Mal das 1x1 Widget. Kleinen Platz mehr auf dem Bildschirm. Muss ich nachher lösen. Jetzt zu der News. Kim.com. The war for the internet has begun. Der kürzlich angeklagte Mega-Upload-Gründer Kim Schmitz alias Kim.com hat auf seiner Website Kim.com Kim.com. Jetzt zum Protest gegen das Vorgehen der amerikanischen Regierung in der Mega-Upload-Affäre aufgerufen. Mit populistischen Claims wie The War for the Internet has begun, Hollywood is in control of policies und so weiter. Okay. Wow. Der ist wirklich durchgedreht. So, und dann habe ich nur noch das letzte Lied für euch. Ja, tut mir leid. Aber eine Stunde ist knapp vorbei und ich muss noch vorbereiten für die Show. Morgen und übermorgen sind die letzten Aufnahmetage. Morgen Abend muss ich das spätestens hochladen, die Show. Und ja, die Show Nummer 5. Bis dann. Ciao. Tenpenny joke met a black satellite. So right at night, your man is high on life. I rhyme the same way, now I'll decide. Scene set to get back all the things we left behind. Step back, step back, I'm coming inside. Back then.